adesso abbiamo un'altra comunicazione breve di collega. Dov'è? Ecco. Schweizer. Herr Schweizer, bitte schön. Wollen Sie? Nein. Doch, Herr Giel. Es hat, ci sono discussioni interne tra i relatori della Svezia. E prima non voleva, adesso siamo contenti di ascoltare anche il collega Schweizer. Dopo Giel, Herr Giel kommt dann noch. Herr Giel erst und dann Herr Schweizer kommt noch. Ja, gut. Also jetzt Herr Giel doch. Vielen Dank. Wir kriegen 10 Minuten, ohne weiteres. Mein Problem war das Verhältnis von Ethik und Pädagogik noch einmal aus den beiden Abhandlungen über das höchste Gut zu thematisieren und zu formulieren. Diese meine Fragestellung nach dem höchsten Gut ist zunächst einmal motiviert und geht aus von der Problemlage in der Pädagogik heute. Mir scheint, dass eines der Grundfragen der heutigen Pädagogik ist, die Rückgewinnung der Praxis, der Pädagogik als einer Praxis. Und zwar der Praxis in diesem anspruchsvollen Sinn, eines Zusammenhangs von sinnhaft aufeinander bezogenen Handlungen. In der zweiten Abhandlung spricht Schleiermacher von der Grundvoraussetzung der Kompossibilität der Handlungen. Praxis jedenfalls in dem Sinn, nicht ein Aggregat, nicht eine Reihe von perfekt und erfolgreichen Einzelhandlungen, die unter dem Prinzip der Effizienz stehen, sondern Praxis als ein Zusammenhang von sinnhaft aufeinander bezogenen Handlungen, so dass die Einzelhandlung immer nur als Artikulation eines Gesamtsinnes erscheinen kann. Dies war der Interpretationsansatz, von dem her ich versucht habe, die beiden Abhandlungen über das höchste Gut anzugehen. Darf ich nur sehr kurz dann zusätzlich eine Bemerkung über den Interpretationsansatz zunächst machen und dann einige Bemerkungen, die so Detailfragen der Interpretation angeben, aber nicht die Interpretation im Einzelnen nicht durchführen können, da vertröste ich Sie auf die Publikation. Ich bin der Auffassung, dass Schleiermacher in den Abhandlungen über das höchste Gut auf dem Weg ist, die Ethik als eine Handlungstheorie zu entwickeln, und zwar als eine Theorie des wirklichen Handelns. Handeln wird dabei weder auf die transzendentale Subjektivität noch auf die Psyche des Einzelnen reduziert. Sie wird nicht in einer übergreifenden, alle Gebiete umfassenden Philosophie und nicht in der Psychologie begründet, sondern die Ethik wird hier vorgeführt und postuliert als eine selbstständige Wissenschaft vom Geist. Das Handeln spielt darin die Stelle, hat darin die Stelle einer, oder wird darin ausgewiesen als eine Elementarkategorie dieser Ethik. Im Ganzen aber geht es darum, im Handeln darum, um die Möglichkeiten der Vernunft, die Wirklichkeit unter den Bedingungen unserer Erde im Handeln geht es letztlich darum, die Möglichkeiten der Vernunft, die Wirklichkeit unter den Bedingungen unserer Erde zu durchdringen, und im Handeln ist zugleich das Medium, in dem diese Möglichkeiten ergründet werden. Ich hoffe, ich posso mal ripetere questa frase, che per gli italiani è centrale, molto concentrata, e contiene un po' troppo per gli italiani. Se dice, wenn Sie diesen Satz noch einmal wiederholen. Yes. Es geht darin, die Möglichkeiten der Vernunft. Die Wirklichkeit unter den Bedingungen dieser unserer Erde, die Möglichkeiten der Vernunft unter den Bedingungen dieser Erde zu ergründen, und zwar die Möglichkeiten, diese Wirklichkeit zu durchdringen und als eine vernünftige vorzustellen. Ja. Von Vernunft ist hier die Rede im Medium dessen, was sie vermag, nicht im Medium dessen, was sie ist. Mir scheint, dass hier wirklich zum ersten Mal der Gedanke aufkommt, Vernunft im Medium und in der Kategorie des Könnens und nicht im Medium in der Kategorie des Seins zu denken. Das klingt jetzt vermessen, aber ich wollte auch, wenn Sie mich schon gedrängt haben, das loszuwerden, dann auch diese Vermessenheit nicht zurückhalten im Interpretationsansatz. Ragione come poter fare, non come essere, poter agire, ragion pratica. Darf ich anfügen, einige Bemerkungen jetzt zu den Detailinterpretationen. Handeln wird im strengen Sinn werden die Tätigkeiten genannt, die durch Güter vermittelt sind. Güter, die ihrerseits Hervorbringungen, also Werke von solchen Handlungen sind. Darin liegt zweierlei Begründung. Begründet erstens einmal, Handlungen werden nicht und nicht primär aus ihrem Zweck noch aus ihren Motiven heraus konstruiert, sondern Handlungen werden unter die Frage gestellt, wie sie möglich sind. Nicht, was ermöglicht Handlungen, nicht, welche Zwecke haben sie und aus welchen Motiven sind sie entstanden. Das scheint mir ein Frageansatz zu sein, der in der goethischen Morphologie ausformuliert wurde, wo nicht mehr nach der Zweckmäßigkeit nach außen, sondern nach der Möglichkeit, nach der inneren Möglichkeit von Handlungen gefragt sind, wie sind Handlungen möglich geworden? Das, in welchen Formen, unter welchen Formen sind sie möglich geworden? Ich glaube, unter dieser Fragestellung, nicht nach der Zweckmäßigkeit nach außen, sondern nach der inneren Möglichkeit der Handlung, wird die Realität der Handlung, die Realität des Handelns sehr viel nüchterner und klarer beschrieben als in unseren technischen Modellen. Wir haben uns angewöhnt, Handlung immer im technischen Modell zu beschreiben und dabei, glaube ich, die Realität, die wirkliche Handlungssituation gar nicht mehr wahrgenommen. Wir hätten es, also wenn man auf die wirkliche Handlungssituation zurückgeht, eigentlich sehr leicht, wenn wir ständig Zweck-Mittel-Relationen verfügbar hätten. Dagegen ist das Handeln doch immer umstellt von Unsicherheit. Und man kann eigentlich nur handeln im Vertrauen auf das eigene Können und handeln, zu dem auch die Fähigkeit gehört, sich auf die Kontingenz der Wirklichkeit einzulassen, Zufälle als Chancen wahrzunehmen. Die Handlungssituation ist gerade nicht so bestimmt, dass wir unserer Sache sicher sind. Handeln ist im Letzten auf Gelingen angelegt. In Gelingen und Misslingen erst ergründen wir das Maß unserer Möglichkeiten, und das Sollen, das Maß unseres Sollens und unserer Selbstbeanspruchung, das aus diesem unserem Können, in unserem Können sein Maß hat und aus ihm hervorgeht. Das bedeutet zusammengefasst, Handeln, das ist die Art und Weise, in der wir Situationen durchzeichnen, profilieren, Situationen hervorbringen, indem wir sie gestalten. Handeln richten wir uns in eine Wirklichkeit ein, die uns nicht als biologisch bestimmte Umwelt vorgegeben ist. Handeln richten wir uns in eine Wirklichkeit ein, die uns nicht als biologisch bestimmte und beschriebene Umwelt vorgegeben ist, sondern wir handeln erst, erschließen wir uns eine sinnhafte Wirklichkeit. Erfahrungen und Erkenntnisse sind in ihrer Wurzel deshalb Handlungen. Das Zweite, darin scheint mir zum anderen begründet zu sein, dass Handeln immer schon abhängig ist, wörtlich bei Schleiermacher, von dem Gesamtzustand, welcher nicht ohne Mitwirkung anderer entstanden ist. Handeln und nur Handeln sind wir ganz ursprünglich auf andere bezogen, so kann das Handeln auch als gesellschaftswissenschaftliche, als Elementarkategorie eingeführt werden, aber aus Handlungen entsteht erst das Zusammenspiel der vernünftige Zusammenwirkenden. So dass Gesellschaft hier konstruiert wird, nicht als ein Zusammenhang von Einzelnen, sondern Gesellschaft wird konstruiert als ein sinnvolles Zusammenspiel von Handlungen, an denen Einzelne mit beteiligt sind. Darf ich noch einen? Bitte, Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich werde Ihnen nicht das Wort abgeben. Was sind nun aber Güter als Geschaffene, in denen Handlungsmöglichkeiten vorgezeichnet sind? Güter, die insbesondere mehr Möglichkeiten enthalten, als in Einzelhandlungen aktualisiert werden kann. Schleiermacher führt Güter als Werkzeuge, Organe ein. Ohne jetzt den Text zu rekurrieren, lassen Sie mich einfach wegen der Kürze allgemein sagen, an Werkzeugen lassen sich drei Dimensionen unterscheiden. Erstens die instrumentelle Dimension. Werkzeuge können zweckdienlich eingesetzt werden. Zweitens aber sind Werkzeuge Formen, in denen das Miteinander agieren organisiert wird. In Werkzeuge strukturieren das Miteinander umgehen. Werkzeuge strukturieren und organisieren das Miteinander handeln und bestimmen in Interaktionen. Drittens, Werkzeuge sind Symbole. In Werkzeugen verdichtet sich die Welt des Bauern, die Welt von irgendwelchen Handwerkern. Mir scheint, dass Schleiermacher von dieser Auffassung des Phänomens Werkzeug und Organ ausgeht, wenn er dann im Wesentlichen die zwei Operationen herausstellt, unter denen Güter oder Werkzeuge, Organe entstehen, das Organisieren und das Symbolisieren. Es gibt dieses Organisieren und Symbolisieren, indem sich Organe bilden, geschieht aus zwei Grundverhältnissen bei Schleiermacher, wenn ich es recht lese, der leiblichen und der sprachlichen. In der leiblichen Beziehung erschließen wir den eigenen Körper in seinen Handlungsmöglichkeiten. Diese sind keineswegs vorgegeben, natürlich vorgegeben, sondern sie müssen dem eigenen Körper stets abgerungen werden. In dieser leiblichen Beziehung bilden sich unsere Organe aus. Die Erschließung unserer leiblichen Möglichkeiten wiederum geschieht durch die Aneignung und Gestaltung von Werkzeugen, die wir aber alle uns einverleiben, so als seien sie ein Stück von uns selber. Leiblichkeit wird hier ausgeführt als eine Form der Organbildung, als eine Grundrelation, in der sich Organe bilden, insbesondere natürlich auch die Organe unseres Körpers. Im Umgang mit Dingen lernen wir erst sehen, sind insbesondere die Kunstwerke im Umgang, mit denen wir sehen lernen. Unsere körperlichen Möglichkeiten sind nicht vorgegeben und präfiguriert, sondern wir erwerben und erschließen sie, wir bilden uns erst unsere körperlichen Organe aus. Das Zweite ist das zweite grundlegende Verhältnis, in dem Organe sich ausbilden, das sprachliche Verhältnis. Das Verhältnis also des Bezeichnens und Symbolisierens. Davon meint nun Schleiermacher, ich schematisiere sich zeitlich, so wie das Organisieren, das Organbilden sich räumlich schematisieren, nämlich bezogen auf den Körper und seine räumlichen Strukturen. Das Symbolisieren sich zeitlich schematisiere, ist eine Auffassung, die in der Zeit Schleiermachers vielfach vorgebildet ist und vielfach vertreten wird, in der Sprache, in den Symbolen, Symbolisierung erst, wird das Denken verzeitlicht, in Zeitportionen gegliedert und in dieser Form mitteilbar gemacht. Das müsste jetzt in der Einzelinterpretation sehr viel gründlicher durchgeführt werden. Ich breche damit ab. Generell wollte ich andeuten, dass Organisation und Symbolisierung die Operationen sind, in denen das Handeln sinnvoll und sinnhaft aufeinander bezogen wird. Darin konstituiert sich die Gesellschaft als wohlgegliederte Gesamtheit, kommunizierender Handlungen. Die Pädagogik hat darin zunächst und nur negativ die Aufgabe zu verhindern, dass das Handeln in den gewonnenen und geronnenen Formen erstarrt und zur Routine verkommt. Die Pädagogik hat die zyklische Form im Wechsel der Generationen, in dem der Ahne immer wieder in den Kindern wieder aufersteht, diese zyklisch primitive Form des Verhältnisses der Geschlechter zueinander aufzubrechen und das Verhältnis der Geschlechter untereinander und zueinander historisch, in eine historische Dimension zu bringen. Sie hat Pädagogik dann die Aufgabe, Handlungsfähigkeit oder Disponibilität in unserer Gesellschaft zu sorgen. Auf diese Aufgabe hin hat Pädagogik sich ihre eigenen Organe und Werkzeuge zu versichern, und diese im Hinblick auf ihre Aufgabe zu vervollkommnen. Es wäre gerade hier angebracht, hier auf die Pädagogik der Montessori hinzuweisen. Pädagogik artikuliert sich hier im Finden, Erfinden und Potenzieren von Organen, von Werkzeugen, von Materialien. Es wäre nicht so sehr ihre Sache, Zielkataloge zu entwerfen. Mit dem Entwurf von Zielkatalogen haben wir die Pädagogik in der Bundesrepublik jedenfalls zu Tode gehetzt. Sondern es ist vielmehr ihre Aufgabe, Handlungsansätze und Handlungspotenziale zu sichern und zu steigern. Handlungsansätze und Handlungspotenziale, die in der pädagogischen Kultur vorhanden sind, überliefert sind und weiterzuentwickeln sind. Margaret Mead hat einmal gesagt, die Industrienationen haben sich zu sehr um die Ziele und deren effiziente Realisierung gekümmert und darüber die Eigendynamik, das Eigenleben der Mittel vergessen. Der Mittel, aus denen die Möglichkeiten des Handelns vorgegeben, vorgezeichnet sind, und in die Potenziale des Handelns gegeben sind. Weil wir diese Mittel sozusagen vergessen haben, daher sei, so Margaret Mead, unser Leben so eindimensional und so flach geworden. Ich weiß, was ich Ihnen zugemutet habe, bitte verzeihen Sie. Mi spiace di non poter seguire più a lungo questo discorso.